In einem verfallenen Lagerhaus entdeckten Archäologen vor einiger Zeit alte Tonbänder. Sie waren in der Lage, sie zu restaurieren. Hören Sie nun eine weitere Aufnahme. Ja, gerade wieder auf unserer Schaukeltour am Sonntagmorgen. Sonntagmorgen ist eine blöde Tour für, also eine etwas andere Tour für Spielplätze, weil da sind die Wochenendväter unterwegs und haben so kein Gespür für dafür, dass es auch noch andere Kinder gibt auf Spielplätzen. Also eben sind wir noch beim Gang zum Spielplatz auch noch überholt worden von einem dieser Wochenendväter, der dann ewig lange die Schaukel blockiert hat, während wir dann andere Sachen benutzt haben. Wie die Hütte haben wir inspiziert und es gibt so eine Baum... Hier haben sie immer so Baumstämme hängen, die so eine Art Rutschen sind, die halt so ein bisschen anders schaukeln. Da hatte die Prinzessin aber wenig Bock drauf heute. Also ein bisschen durch den Sand gerobbt. Aber wir dachten, irgendwann hört er vielleicht auch mal auf. Aber die haben echt lange durchgehalten. Währenddessen hat er seine ältere Tochter angekackt. Die durfte die Kurze nicht schaukeln. Also er war mit zwei Kindern unterwegs. Und ich schaukel zwar auch lange, aber mach das eigentlich auch nur, wenn andere Kinder nicht da sind. Dann achte ich eigentlich schon darauf, dass wir jetzt sagen, wir haben ein bisschen geschaukelt und jetzt machen wir was anderes. Und außer hier ist nämlich, also wir haben jetzt zwei Spielplätze. Ein Waldspielplatz und einen an der Kirche, an der Haltestelle. Und hier ist gerade keiner. Hier können wir halt problemlos lange schaukeln, weil hier ist ja auch keiner. Ja. Dann verschwand er irgendwann von der Schaukel. Dann waren wir aber noch beschäftigt auf der Seilbahn, die Kurze sehr lustig fand. Dann kam ein russisches Pärchen. Und sie war die ganze Zeit am Instagram und er hat die ganze Zeit geschaukelt. Und das dauerte auch noch irgendwie so ewig und die machten auch keine Anstalten, da irgendwie mal Platz zu machen. Ja, und dann gingen wir nochmal zur Kletterburg, das ist eine Art von Kletterburg. Uns da ein bisschen hingesetzt und dann noch ein bisschen zu anderen Spielgeräten. Dann ging ich nochmal zur Seilbahn, weil halt die Russen da auch nicht irgendwie so Anstalten machten, zu sehen, dass andere Kinder da vielleicht auch mal drauf wollen. Und ich bin jetzt nicht so der Papa, der da lautstark das verkündet, was er denn auch mal machen würde oder die direkt fragt. Danach kriege ich so eine patzige Antwort, das willst du auch irgendwie nicht. Es ist ja nicht so das Problem, dass wir jetzt kaum da wären, kaum Zeit hätten zu schaukeln. Wir haben schon ordentlich Zeit zum Schaukeln. Und wir wissen auch, dass ja noch ein anderer Spielplatz ist. Und dann ging ich doch mal mit der Kurzen zur Seilbahn. Weil es zeitlich jetzt passte das in der Erzählung nicht, aber ansonsten passte das. Und da hörte ich noch, wie dieser Platz war, irgendwie so irgendwie quasi in meinen Rücken rein noch irgendwie so sagte, vielleicht möchte das Kind ja auch wippen, weil die waren gerade da auf der Wippe zugange. Und dann dachte ich auch nur, nee, bespaß mal ein Kind mal echt alleine. Wir machen doch mal Seilbahn, wenn das nicht klappt, gehen wir zur anderen Schaukel. Und da sind wir gerade bei der anderen Schaukel, wo es sich schön schaukeln lässt. Hier kann man zwar keine anderen Kinder beobachten, aber halt ist auch nicht so genervt von anderen Eltern. Ja. Ansonsten haben wir eigentlich die Reise scheinbar ganz gut überstanden. Die Kurze hat gut geschlafen, in der Nacht zweimal aufgewacht. Also das sind noch vielleicht die Nachwehen, aber sie hatte nicht den komischen Schlafrhythmus wie in Westfalen bei meinen Eltern. Ja, und auch diese Schaukel. Ja, hier wird schon kritisiert, wenn es nicht hoch genug kommt. Ja, und seitdem ist so viel eigentlich gar nicht passiert. Da kamen ihm halt noch andere Kinder dran und dachte ich so, das wird ja eine schöne Schlacht um die eine Schaukel. Da versuchen wir das doch besser hier, weil ich mir irgendwie nicht vorstellen kann, dass die Leute das hier als Ausflugsziel erküren. Das tun die auch nicht. Der Waldspielplatz ist da eher bekannter. Wow, ein Wow-Wow. Kommen hier sogar Wow-Wows vorbei. Das ist ja alles super toll hier. Das ersetzt uns die anderen Kinder. Ja, Verhalten von Eltern auf Spielplätzen ist wahrscheinlich auch noch ein Thema, das ich öfters aufgreifen werde. Aber jetzt schaukel ich erstmal kommentarlos weiter. Ich will euch nicht vorenthalten, wie die Kleine hier so schimpft. Ich weiß jetzt nicht, ob sie weiter schimpft, wenn ich rede. Ist auch ein bisschen tun. Ja, schlechtes Wetter, ne? Kein schönes Wetter. Dafür, dass du noch nicht so lange auf dieser Welt bist, ist das einer der schlechteren Tage, ne? Nur so ein bisschen Sonne. Ja. Was ich noch sagen wollte, im Auftrag Thermoklamotten für die Kurze zu kaufen, habe ich ja Thermoklamotten erstanden. Für mich. Weil es gab gar keine Thermoklamotten für kleine Kinder. Ein bisschen höher. Gerne auch mal so hoch, dass es hinten so ein bisschen aushakt. Finden wir auch toll. Also ich habe jetzt so 10 Minuten lang nicht gepodcastet. Jetzt geht es weiter, weil die Kurze hat immer noch Bock drauf, hier rumgeschaukelt zu werden. Und sie hat da gerade eine Matschhose an. Und damit kann man, glaube ich, nicht rutschen. Rutschen wird ja sowieso, glaube ich, wenn es gerade nass ist, nicht so genutzt. Also rutschen, die rutschen, Plural. Wo hier nur eine ist. Oben der Grammatik willen. Blablabla. Ja, und deswegen habe ich auch, weil ich Thermoklamotten für mich gekauft habe, bin ich im Besitz einer Thermohose. Da muss ich sagen, die tut exakt das, was sie verspricht. Sie host. Ein Scharlakarlauer im Andenken an Heinz Gerhardt. Den man kaum zitieren darf, weil die Angehörigen das nicht witzig finden, wenn der irgendwo zitiert wird. Und der ist ja noch keine 70 Jahre tot, der ist ja erst 39 Jahre tot. 40 Jahre tot. 40 Jahre tot. Wir müssen noch 30 Jahre warten, bis wir ihn zitieren dürfen. Hinter einer Taubenrinde saß die Taube im Gebinde. Oder so. Das dürfte man sagen. Da kommt auch kein türkischer Regierungschef und verklagt ein, weil das hat ja nichts mit Ziegenfickerei zu tun. Ja, hier kann man Leute an Haltestellen beobachten, wie sie dort rauchen, wie sie dort smartphonen, wie sie rüber gucken. Sehr viele mit Gehstöcken auch hier. Gerresheim an irgendeinem Oktobertag. Stimmt ja gar nicht. Wir haben ja schon November, an irgendeinem Novembertag. Es ist noch Laub an den Bäumen, also so ist so Übergang herbstlich. Ist das normal, dass im November noch Laub an den Bäumen ist, also diesen Winter zumindest? Ja, das ist ja auch alles im Fallen begriffen. Also schaukeln wir nicht langweilig, wir haben weiterhin irgendwas zu erzählen. Es ist, glaube ich, so eine Art Meditation bei ihr. Weil man sieht ja nichts Neues. Probiert diverse andere Töne an. Aber das halt auch die ganze Zeit, ne? Hört nicht auf. Grinst zwischendurch. Ja, also man hat auch das Gefühl, falls sie vorher ein bisschen müde war oder falls überhaupt sie noch nicht wach geworden ist vorher. Nach dem Schaukeln ist sie mit einem durch. Und ich weiß auch gar nicht, ob ich eben schon so viel gelabert habe oder ob ich die Aufnahme von gestern Abend weitergeführt habe. Ja, deswegen kann ich gleich auch einiges zusammenbasteln. Ich glaube, so 4 Reisetage und heute 5 Podcasts, ist schon nicht schlecht. Erst dachte ich daran, die hintereinander zu klöppeln, aber ich glaube, der Flusskiesel hatte mal die Frage aufgeworfen, wie die Hörer das finden. Und ich habe es in meinem Kopf beantwortet. Ich habe es aber noch nie in Auditonerweise in Sprechgesang mitgeteilt. Ist einerseits schön okay, weil es sind ja dann kurze Episoden. Und kurze Episoden sind unterwegs natürlich immer ganz nett. Ne? Da sagt man, wieder was geschafft, eine kurze Episode. Das andere ist natürlich, wenn sich das alles so auf einen Tag bezieht, obwohl das war die Frage, ne? Von wegen, wenn man einen Tag lang Podcast, ist besser auf Pause zu drücken oder mehrere Episoden. Dann ist es bei meinem Podcast-Gerät, Podcast-App, bei meiner Podcast. Ja, Papa, behalte die Grammatik bei. So, dass ich quasi von hinten nach vorne dann irgendwie das dann durchhöre, weil die ja eigentlich dann auch zeitlich nacheinander gepostet werden. Aber ich höre die nicht zeitlich nacheinander, sondern wie die zuletzt im Feed standen. Da kommt er ja dann morgens, mittags, abends runtergeladen und dann höre ich. Wahrscheinlich höre ich meine Feedliste dann falsch. Jetzt sollte ich das erste durchhören, aber da geht ja eigentlich immer von neuesten rückwärts. Müsste ich mal gucken, ob das auch irgendwie anders geht. Dass er von hinten die Liste abgräst, das wäre ja eigentlich auch nicht so von Übelkeit. Ja, und da hatte ich halt gedacht, so alle Reise-Podcasts hintereinander und einen großen zu machen, aber es hängt sich ja schon alles am jeweiligen Tag auf, nicht? Ich meine, niemand verlinkt das jetzt und so, deswegen ist jetzt die Verlinkungsfreundlichkeit, dass man sagen kann, hier ist die Datei zu dem und dem Link, nicht so wichtig. Aber als geballtes Paket, weiß ich nicht, dann hat man jetzt schon wieder so einen Podcast, der eine Stunde lang dauert oder so. Ich weiß nicht, ob man das wirklich dauert. Das ist schon schwieriger, auch fürs Hören zu portionieren. Deswegen mache ich das lieber einzeln. Zweiter Versuch mit meinem Firefox OS eine Aufnahme herzustellen. Die gerade hat irgendwie so gar nicht so funktioniert. Und das liegt, glaube ich, ein bisschen daran, dass nach einer Minute das Display hier ausgeht und dann, glaube ich, auch die App das Herstellen der Aufnahme einstellt. Jetzt sehe ich hier, dass die Zeit schön weiterläuft und ich höre mir das mal kurz an. Ja, und das Aufnehmen hat einigermaßen geklappt. Noch ein bisschen Rauschen. Ja, heute habe ich die meisten Blog-Einträge, Blog-Veröffentlichungen, glaube ich, seit langer Zeit zumindest, überhaupt weiß ich nicht, gemacht. Es waren, ich glaube, 6 Podcasts und 2 normale Blogposts. Das waren 4 Labercast-Folgen, ein Stoßlüft und ein Iptown. Und da hat jetzt meine Hörerschaft also ordentlich was auf die Ohren bekommen, meine 2 Leute. Ich weiß also nicht, wann die das überhaupt hören und ob sie das hören, wenn es so massiv auf die Ohren gibt. Aber man kann das ja für spätere Jahre archivieren und sich irgendwann reinpfeifen, wenn es einem gerade passt. So mache ich das ja meistens und nur selten empfinde ich etwas Bedauern, wenn ich irgendeinen Podcast höre, der sehr aktuell ist, wo ich dann dachte, ach, das hätte ich ja besser vor 2 Wochen schon mal hören dürfen, da hätte ich keine Frage zugestellt und so weiter und so fort. Ja, müde, müde, müde. Ist ja schon 8 vor 12. Ja, ich nehme mit dem Firefox OS auf, weil das eigentlich eine Aufnahme-App hat. Und ich sehe hier gerade, dass die Zeit weiterläuft. Und dann könnte es ja durchaus sein, dass die Aufnahme funktioniert. Da müsste man nicht unbedingt immer mit dem Spionage-Ding, was ich noch habe, was ich eigentlich immer zu Hause lassen wollte, lostigern. Wobei andererseits dann immer das Display hier an wäre und dann weiß ich gar nicht, wie lange das damit Display durchhält. Aber es ist halt, wäre ja die einzige Aufgabe, die dieses Handy hätte, eine Audioaufnahme herzustellen. Aber da höre ich mir das gleich mal nochmal am Rechner an, wie die Aufnahme dann überhaupt ist. So wie zum Technischen, das wird ja jetzt gerade nicht mehr so exaltiert, heißt das extravagant, wie heißt denn das, chargiert, also die Sprechleistung lässt sicherlich zu wünschen übrig. Ich wollte aber noch vorausschauen sagen, morgen muss ich mit der Kleinen los zum Kinderarzt Dr. Love. Dr. Love, weil wir in einer Kinderkrabbelgruppe sind, wo die Krabbelgruppenleiterin vor 20 Jahren schon bei Dr. Love war und Dr. Love sehr anziehend fand. Deswegen nennen wir ihn Dr. Love. Und heute ist er älter geworden und auf kleine Babys ist er jetzt noch nicht so der sympathischste aller Zeitgenossen. Also gehe ich davon aus, dass unsere Prinzessin frühzeitig da rumquieken wird, weil sie Dr. Love damit verbindet, einen Piekser zu bekommen, beziehungsweise zwei. Also sie kriegt immer in beide Oberschenkel gleich einen gleichzeitigen Piekser, damit das Kind nur einmal einen Piekser verspürt. Also scheinbar schon das Gehirn nicht beide Piekser wahrzunehmen, sondern nur einmal einen Pieks. Und das sieht dann ein bisschen wild aus, also ich werde ihr Köpfchen festhalten dürfen wahrscheinlich und oder ihr Händchen auch noch. Werde sie versuchen abzulenken und dann, ich glaube, die drehen sich sogar, also machen eine Drehung und dann hauen sie dann die Spritzen rein. Das ist wirklich. Wenn ein Baby das komisch findet, dann wohl mit Recht. Aber funktional ist das auch wiederum durchaus gerechtfertigt, weil das ganze Prozedere dauert dann halt auch nur 20 Sekunden und man braucht anderthalb Minuten, um die Kurze wieder einigermaßen zu beruhigen. Das war vielleicht ein bisschen wenig, doch vielleicht ein bisschen länger. Also manchmal dauert das Gequäke doch, bis man die Praxis wieder verlassen hat. Aber ansonsten kann man die eigentlich ganz gut beruhigen. So, und jetzt trinke ich noch mein Bierchen aus. Hau die Sachen zusammen und dann war's das für mich für heute. Ich wünsche noch einen schönen Abend. Lasst euch was. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Aufnahmen finden Sie unter labercast.de.